Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen und auch zu unserer neuen Serie Schwätzen, Babbeln, Schnacken. Man spricht Deutsch. In 5 Teilen erklären wir Ihnen, wie und wo man richtig dattelt, derblackt, galert oder wo man Russen trinkt. Sie kommen jetzt schon in den Tüdel? Wir sorgen dafür, dass sich das ändert. In 5 Folgen wandern wir von Nord nach Süddeutschland und stellen verschiedene Mundarten vor und auch die Eigenarten der Menschen, die sie sprechen. Los geht's in Folge 1 mit dem Niederdeutschen, im Volksmund auch platt genannt. Wir brechen heute eine Lanze für die norddeutschen Mundarten. Dieses Schnoddrige, das das norddeutsche Platt bzw. Niederdeutsch kennzeichnet, ist ja unverwechselbar erfrischend neben dem gediegenen Hochdeutsch. Es heißt ja, dass die Süddeutschen ihre Dialekte besser pflegen als die Norddeutschen. Die hätten ja nur noch das Standard-Schriftdeutsch. Aber so stimmt das sicherlich nicht. Die Begriffe Platt bzw. Niederdeutsch fassen die Mundarten nördlich der sogenannten Benrather Linie zusammen, die von Ost nach West, von Aachen entlang des Mittelgebirgssaums bis Frankfurt an der Oder verläuft. Deswegen verstehen sich Hamburger und Berliner, Magdeburger und Bremer. Alle schnacken, kieken und datteln sie beispielsweise, also unterhalten sich, gucken und blödeln herum. Das plattdeutsche Wort datteln zeigt die Ursprünge des Plattdeutschen sehr schön, das Einflüsse aus dem Slawischen, Germanischen, Englischen, Französischen und Skandinavischen vereint. Germanischen Ursprungs weist das Wort Einflüsse aus dem Englischen auf. To doodle etwa bedeutet Dudelsack spielen oder herumspielen, aber auch kritzeln und Männchen malen. Die niederdeutsche Sprache hat sich zerlaufen. Es gibt heute viele verschiedene Ausprägungen des Plattdeutschen. Der Begriff Platt tauchte zum ersten Mal im 16. Jahrhundert in den Niederlanden auf und bedeutete so viel wie verständlich, vertraut, deutlich, rundheraus. Es war die Sprache, die vom einfachen Volk gesprochen wurde. Insofern war Plattdeutsch um 1500 die Sprache im norddeutschen Raum. Ein besonderes Merkmal? Die norddeutschen Dialekte haben im 7. und 8. Jahrhundert die zweite bzw. hochdeutsche Lautverschiebung nicht vollzogen. Diese Lautverschiebung betraf vor allem eine Veränderung der Konsonanten P zu PF oder F, T zu TZ oder S und K zu CH. Als sich das Deutsche um 1500 zu einem standardisierten Hochdeutsch entwickelte, setzte sich das Hochdeutsche als Schriftsprache durch. Platt wurde zu einer rein gesprochenen Mundart und prägte sich in den verschiedenen Regionen unterschiedlich aus. Ab dem 17. Jahrhundert bezeichnete Platt dann auch die Regionalsprachen in Norddeutschland. Heute gibt es das niedersächsische Plattdeutsch, das hamburgische oder mecklenburgische und das ostfriesische. Wir stellen Ihnen heute 3 Mundarten vor. Unsere Eltern haben früher mit uns nur Plattdeutsch gesprochen. Wir hatten in den Schulen natürlich große Schwierigkeiten, weil da Hochdeutsch gesprochen wurde. Ist natürlich, als wenn du eine Zweitsprache hast. Ne? Nur ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich heute jemanden treffe, der Plattdeutsch spricht, finde ich zu schön. Ich weiß nicht, was sei da bedüden, dass mein Kopf ist so schwor. Das kein Märten und olden Tiden, denn die Geschichte ist wahr. Sie de gestern oben passieren, als ich ob St. Pauli wör, ich wohl mi mol scheun amüsieren, doch harrig leider malheur. NDR 90,3. Und nu schnack wie platt, ans Mikrofon ist Gerd Spiekermann. Wir sind Hamburg. 90,3. Moin moin, liebe Torhörers in Hamburg und um Tau. Das Hamburger Platt. Die Sprache. Es ist unverkennbar, das Moin Moin der Hanseaten in dieser Stadt zwischen Elbe und Alster. Morgens, mittags, abends begrüßen sich die Hamburger auf diese Weise, zur großen Verwunderung vieler Orts- und Sprachfremder. Aber aufgepasst, Moin bedeutet nicht Morgen. Moin Moin ist ein Gruß wie Grüß Gott oder Ciao und bedeutet schlichtweg schönen Tag oder guten Tag. Moin stammt nämlich aus dem Plattdeutschen und dem verwandten niederländischen Wort Mooi, das gut oder schön bedeutet. Man wünschte sich also zunächst einen Mooien Dach, dann wurde Dach allmählich verschluckt, das Moin allein blieb. Damit erklärt es sich von selbst, warum der verkürzte Gruß den ganzen Tag über passt und übrigens nicht nur in Hamburg, sondern generell im Norden verbreitet ist. Es ist gut, darüber Bescheid zu wissen, wenn man als Touri oder als frisch Zugereister ohne Plattkenntnisse auf Hamburgisch Quidje in die Hansestadt kommt. Dann kann man sicher sein, dass sich die Gesichtszüge des Hamburgers schnell glätten. Der schnackt nämlich nicht sofort drauf los, sondern guckt, nein, kickt sein Gegenüber erstmal forschend an. In etwa so, wie der Quidje guckt, wenn ein Hamburger gut gelaunt verkündet, er habe heute gefeudelt. Hinter Bremen oder Hannover versteht keiner, dass mit Feudeln den Bodenwischen gemeint ist. Immerhin aber steht Feudel im Duden mit dem Vermerk Norddeutsch für Wischlappen. Übrigens sprechen nicht alle Hamburger reines Hamburger Platt, sondern mischen es mit dem Hochdeutschen. Das nennt man Missingsch, abgeleitet von dem Wort Messing. Über ein weiteres typisches Merkmal des Platt spricht Jürgen Meyer, Germanist an der Uni Hamburg. Wichtige Merkmale sind die ausgebliebene Lautverschiebung. Das heißt, P, T, K wurden im Hochdeutschen zu PF, zu Doppel-F, zu TZ oder zu Z oder S und K zu CH verschoben. Der Pfaffe heißt im Niederdeutschen de Pape oder die Katze im Niederdeutschen de Kat oder die Küche de Kök. Ziehen heißt Teen. Was die Sprache besonders sympathisch macht, sind die Schimpfwörter. Die klingen so nett, dass man gar nicht ärgerlich sein kann. Brünnbüdel, Bangböcks und Deusbaddel klingen doch viel schöner als Feigling, Nervensäge und Dummkopf. Pedantisch vermeiden Hamburger das Wort Scheiße, aber Schiet tönen sie nach Herzenslust. Es gibt dort oben sogar einen Schiet-Wettertee. An der Alster, an der Elbe, an der Bill. Doch und jeder in der Munden, was er will. An der Alster, an der Elbe, an der Bill. Doch und jeder in der Munden, was er will. Lebensart. Der Tag beginnt für viele Hamburger auf dem Fischmarkt. Dort glotzen nicht nur frische Fische von den Eisklötzen, Händler bieten auch Gummibäume, Hühner oder Meerschweinchen an, was nur ein Beispiel für die Vielseitigkeit der Stadt ist. In Hamburg, richtig ausgesprochen eigentlich Hamburg. In Hamburg also finden sich Fassaden aus der Kaufmannsära. Man kann in alten Wandelhallen flanieren. Im Stadtteil Blankenese tummelt sich der Geldadel in maritimer Weltläufigkeit. Im Hafen schaukeln blaue, rote und gelbe Containerschiffe auf der Alster, die so groß sind wie Häuser. Und dann ist da die Reeperbahn. Wo heute Kunst und Prostitution angeboten werden, knüpften einst die Männer ihre Seile. Das Wort Repe kommt von der plattdeutschen Bezeichnung für Seile und Taue. Der Seilemacher oder Rebschläger arbeitete hier bis Ende des 19. Jahrhunderts, denn Segelschiffe benötigten lange Taue und auf der 930 Meter langen Straße der Reeperbahn war Platz genug, um die Seile auszubreiten. Die Nähe zum Hafen, die Industriebetriebe und die Herstellung von Schiffszubehör begünstigten Anfang des 17. Jahrhunderts ein Milieu, in dem sich Seeleute, Kleinkriminelle und gestrandete Existenzen wohlfühlten. Ende des 17. Jahrhunderts wurden in diesen stinkenden Vorort noch Pest-, Kranken- und Armenhäuser verlegt. In diesem Jahrhundert entwickelte sich die Reeperbahn zur Amüsiermeile. Heute bietet die Reeperbahn beispielsweise Kleinkunst und Volkstheater. Unbedingt kennen sollte man Herrn Holm, den Humoristen-Polizisten, eine Kultfigur, die gern mal in Tüdel kommt, das heißt durcheinander gerät. Wer ihn nicht kennt, sollte unbedingt im St. Pauli-Theater vorbeischauen. Herr Holm ist leicht zu erkennen. Schlurfender Gang, mürrischer Blick und meist eine Hornbrille auf der Nase und der unverwechselbaren Aussprache. Holm. Holm ist mein Name, nicht? Ansonsten gibt es auf der Reeperbahn Bars, Buden und natürlich jede Menge Bordelle. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Du sollst bis morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Kulinarisches. Wer die Nacht gut überstanden hat, strandet dann meist wieder auf dem Fischmarkt und gönnt sich ein frisches Fischbrötchen. Neben Lapskaus mit Rollmops oder Schweinerippchen ist das eine typische Hamburger Spezialität. Und zum Schluss noch was Kulinarisches von Ditsche, der Hamburger Milieufigur von Olli Dietrich im typischen Hamburger Slang. Mann, was ist das hier nur für eine runtergekommene Bude? Pass du bitte mit diesem Material auf. Ich hab dir das letztes Mal schon gesagt, da sind Giftstoffe drin, ja. Die legen sich auf deinen Salat ab und wer das isst, der fällt. Weißt du, der einzige Giftstoff, der sich doch nicht auflegen darf auf meinen Salat, das bist du. Aber du willst doch mal was lernen, willst du ewig dumm bleiben? Ich snack platt und soll neider Deutsche Sprache. Das Mecklenburger Platt. Die Sprache. Willkommen im Mecklenburger Land. Für die Mecklenburger ist das Mecklenburger Platt kein Dialekt. Das Mecklenburger Platt ist eine Sprache. Und was für eine. Wer unter Ungeduld leidet, könnte dort zur Kur gehen oder es lieber bleiben lassen. Die Mecklenburger brauchen nämlich unheimlich lange, bevor sie einen Satz herausgebracht haben. Die Vokale müssen nämlich schön lang gezogen werden. Die sind eben ganz sutsche, heißt super ruhig, locker, langsam. Oder wie Mecklenburger ganz persönlich erklären: Hier, wo die Ostseewellen an den Strand trecken, da hat man ein bisschen mehr Zeit. Schön langsam sprechen und spenden lang trecken. Das ist ja das Schöne, dass das in Plattdeutsch, dass man da viel mehr ausdrücken kann. Ne? Wenn ich taub bis will, taune früh sich, na du min lüden Schittbüdel, ob Plattdeutsch, dann hört sich das doch viel besser an, als wenn ich ob Hochdeutsch sich, na du mein kleiner Scheiße. Aber die Mecklenburger können's auch ganz fix. Der Dünne dient recht, der Dicke dient durch den dicken Deipen trägt, der Dank, der Dicke dient, der Dünne dient, der Dünne dient, der Dicke dient durch den dicken Deipen trägt, trägen die. Daneben tauchen in der Sprache die Merkmale auf, die Sprachwissenschaftler früh neuhochdeutsche Diphthongie nennen. Wie mien, mein, din, dein, hus, haus und dann immer die nicht durchgeführte zweite Lautverschiebung. Und das ist eben dieses P, so wie im Englischen zum Beispiel, das sind eben ja Piepe und nicht Pfeife oder Appel und nicht Apfel. Somit bekommt das Mecklenburger Platt einen ganz eigenen Sound, der sogar bei denen, die Hochdeutsch sprechen, zu hören ist. 11 Meter hellgelben Flanell. Das ist so ein Wort, wo man eben dieses Haar, den Mund so ein bisschen runterhängen lassen muss auf eine Seite. Lebensart. Ähnlich wie die Hamburger gelten auch die Mecklenburger als rau, kühl und steif. Sie selbst sehen das nicht so. Ja, die Mecklenburger, die lachen gern. Sie sind gern lustig. Und das kann man tatsächlich auf Feiern erleben, die bei den Mecklenburgern nie zu kurz kommen. Dann kommt schnell der weiche Kern zum Vorschein. Aber es gibt auch solche, die sich ohne zu lachen sehr amüsieren können. Da habe ich eine Veranstaltung gehabt und hatte mich vorher mit einem älteren Herrn, der hätte mein Großvater sein können, Plattdeutsch unterhalten. Dann habe ich die Veranstaltung gehabt und habe dann auch Witze erzählt. Und der saß vor mir und verzog keine Miene. Keine Miene. Und dann habe ich wirklich, also manchmal sogar schon Witze erzählt, die ich gar nicht erzählen wollte, nur um dem ein Grinsen abzuknacken. Klappte nicht. Nehme meine Gitarre und will den Saal verlassen. Da kommt er hinter mir her, legt seine große Hand auf meine Schulter und sagt: Jean, das hast du fein gemacht. So gaut habe ich mich lang nicht amüsiert. Kulinarisches. Wen es mal nach Mecklenburg verschlägt, der sollte unbedingt die Buttermilchkartoffeln probieren. Ein typisches Gericht aus Mecklenburg. Das sind gekochte Kartoffeln in Buttermilchsoße mit Zwiebeln, Speck und Wiener Würstchen. Oh, die Nordseewellen trecken an den Strand. Wo die gelben Blumen blüht in grüne Land. Das Ostfriesenplatt, die Sprache. Vor der Hansezeit, die Mitte des 12. Jahrhunderts begann, sprachen die Menschen zwischen Wilhelmshaven und Emden, zwischen dem hohen Norden und Oldenburg, Friesisch, eine dem Niederländischen verwandte Sprache. Heute erinnert nur noch das Saterländische, eine ostfriesische Variante des Friesischen, an diese Sprache, die um 1500 vom Niederdeutschen verdrängt wurde. Heute schnackt in Ostfriesland rund die Hälfte der Bewohner Plattdeutsch, beziehungsweise Plattdütsch. Plattdütsch wird um 150 nach Christus erstmals erwähnt. Ein gewisser Geograf Ptolemäus aus Alexandria schreibt über die Saxones, einen germanischen Stamm, die Sprache habe sich zwischen dem 5. und 12. Jahrhundert zur Landessprache entwickelt. Sprachforscher sagen dazu Altsächsisch oder Altniederdeutsch. Vom ursprünglich Friesischen kennen die Ostfriesen noch rund 150 Wörter, darunter Hum für ihn oder ihm oder Eiland für die Insel. Auffällig sind dabei die Relikte aus dem Englischen. Hum für him, Island für Island. Friesland, that is Friesland. Töne, töne, töne, wo die Jungs noch blauer als die Nordsee sind. Da bin ich zu Hus. Boy, boy, boy. Friesland, that is Friesland. Auch wenn ich gern mal ganz woanders bin, da muss ich immer. Lebensart. Mit Ostfriesland verbinden viele etwas typisch Nordisches. Dünen, Deiche, plattes Land, raue See, kräftigen Wind. Was wenige wissen ist, dass die Ostfriesen eine Asterix- und Obelix-Mentalität haben, will sagen, sie sind kämpferisch und streitlustig. Fremde lassen sie ungern auf ihr Terrain. Vielleicht war das der Grund, warum die Römer Ostfriesenstämme gern in Ruhe ließen. Jedenfalls bekämpften die Ostfriesen über die Jahrhunderte sämtliche Herrscher, die sich die Menschen hinterm Deich zu Untertanen machen wollten. Sie engagierten Ostseepiraten, um mit ihnen gegen die Kaufmannsflotten zu kämpfen. Die kämpferische Ader zeigt sich übrigens auch im Ostfriesensport, wie dem Pultstockspringen, dem Klotschießen und dem Boßeln. Pultstockspringen ist eine Art solidarischer Sport. Die Ostfriesen hüpfen mit Holzstöcken über Gräben. In Gedenken an arme Bauern, die im Moor überleben mussten. Beim Klotschießen schleppt der Sportler eine rund 500 Gramm schwere, mit Blei gefüllte Kugel auf eine Rampe und schleudert sie so weit wie möglich. Klot kommt von Kluten und bedeutet Erdklumpen. Wurde er früher aus Lehm geformt und gebrannt, besteht er heute aus hartem Holz und ist mit Blei ausgegossen. Ob die Friesen den Klot ursprünglich als Waffe benutzten oder als Treibgut aus dem Wasser fischten, ist nicht einwandfrei erwiesen. Bevorzugt genannt wird die Waffenversion. Als die Römer in den Norden Deutschlands zogen, wurden die Ostfriesen so sauer, dass sie mit Kugeln auf die Italiener schossen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet in seinem Buch Germania: Die Bewohner an der Niederelbe verwendeten gegen die römischen Eindringlinge in der Sonne gebrannte Lehmkugeln. Selbst auf größere Entfernungen erzielten diese Bewohner eine bewundernswerte Treffsicherheit, weshalb auch die römischen Krieger diese Kugeln fürchteten. Jedenfalls wurde der Klot vermutlich mit der Zeit überflüssig und entwickelte sich zum Wurfball. Aus dem Klotschießen ist dann um 1900 das Boßeln entstanden. Bosel bedeutet Kugel, Boßeln, Kugeln oder Rollen. Beim Boßeln treten ganze Dörfer gegeneinander an. Wer die Kugel zuerst ins gegnerische Dorf gekugelt hat, hat gewonnen. Hinterm Deich auf den Wiesen, da sind wir die harten Friesen und wir suchen nach dem Sinn des Lebens. Manche haben was gefunden, andere sind dabei verschwunden, die meisten suchen doch vergeben. Kulinarisches. Fremde waren den Ostfriesen also ebenso wenig willkommen wie die Römer bei Asterix und Obelix. Nur eines nahmen die Ostfriesen von Fremden gern entgegen: Tee. Holländer brachten ihn 1650 mit. Es wird also, ich sag mal, dieser frische Rahmen genommen und der wird also mit einer kleinen Schöpfkölle am Rand der Teetasse auf den Tee aufgelegt. Dann fällt dieser Rahmen langsam nach unten und steigt dann auch langsam wieder empor. Und dann bildet sich oben also dieses Sahnewölkchen, das ostfriesische Wulkje, wie wir sagen. Und dann wird der Tee also ohne zu rühren nach ostfriesischer Sitte genossen. Zunächst einmal den herben Tee. Dann die vollendete Harmonie von Tee und Sahne und zuletzt eben die schwere Süße. Oh, so ein lecker Kopfgetee, das ist Backen aus Friesenmischung werden. Bei uns auf Platt spricht man, wenn der Wasserkessel kocht, der Kittel süßt all. Das heißt so viel, dass das Wasser kocht und dass es jetzt bereit steht für den Aufguss. Heute ist Tee das Nationalgetränk der Küstenbewohner. Den trinken sie auch gerne mit Rum nach einem Deich- oder Strandspaziergang. Zum Lernen. Wir Ostfriesen, wir lieben den Tee. Der Kettel, das ist der Kessel. Die Kanne heißt Treckpott und der Kandiszucker Klunches. Übrigens, Ostfriesland ist nicht durch die Ostfriesenwitze bekannt geworden, sondern durch seinen Blödelbarden Otto Walkes. Und der hat sich ja mal an einem ganz anderen Dialekt versucht, dem Bayerischen. Ja, mei! Ich brauche nicht, dass ich nur brauche. In der Folge 2 unserer Mundart-Serie hören Sie Berliner und Sachsen. Diesen Podcast können Sie noch einmal nachlesen unter wissen.de/mundarten. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.